So geschieht es im November 1799. Die Revolution geht ihrem Ende zu, wie das Jahrhundert. Genau am Weihnachtstag schafft es die Umwälzung, zu ihrem Ausgangspunkt zu kommen. Das ist der vierte Niveau des Jahres 8 der Republik. Inzwischen ist der republikanische Kalender längst nur eine Marotte der Behörden. Das Volk feiert Weihnachten wie ehedem. Eine neue Verfassung tritt in Kraft, die vierte seit Beginn der Revolution. Bürger heißt es da, die Revolution ist den Grundsätzen, von denen sie ihren Ausgang nahmen, fest verbunden. Sie ist beendet. Das war schon häufiger gesagt worden, aber noch nie so bündig. Die Verfassung des Konsulats gründet sich nach den Worten der Proklamation auf die heiligen Rechte des Eigentums, der Gleichheit und der Freiheit. Die Ordnung dieser Rechte hat sich im Lauf der Revolution in immer wechselnden Konstellationen gezeigt. 89 hieß es Freiheit, Eigentum, Sicherheit, Widerstand gegen Unterdrückung. Die Sans-Culottes sagten Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Ihre Gegner Freiheit, Gleichheit, Eigentum. Die Verfassung von 93 Gleichheit, Freiheit, Sicherheit, Eigentum. Und fügte dem hinzu, es sei nicht nur das Recht, sondern die Pflicht des Volkes, sich gegen Unterdrückung zu erheben. Die Verfassung des Jahres 3 strich diesen permanent revolutionären Satz und setzte statt Gleichheit Freiheit an erste Stelle. Freiheit, Gleichheit, Sicherheit, Eigentum. Inzwischen hatte aber nicht nur die Konstellation dieser Wörter, sondern auch der Sinn, sie zu verstehen, sich geändert. Wie überhaupt die gewaltigste Veränderung, die von der Revolution herbeigeführt wird, die Empfindung betrifft. An ihrem Ende ist aus der zärtlichen Liebe des Volkes zu dem König, le bon papa, mit der Zeit der militärische Patriotismus für eine mehr oder weniger abstrakt verstandene Nation geworden. Was die Sans-Culottes mit Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit bezeichneten, war weder sentimental noch übertragene Floskel, wie es später erscheint. Freiheit, das sollte heißen, jetzt machen wir uns mal frei. Nicht gestatten, ich bin so frei. Gleichheit, das hieß eben nicht Gleichmacherei, wie man bis heute sich angewöhnt hat zu behaupten. Das heißt weiter nichts, als dass es im Gegensatz zu den Unterschieden zwischen uns auch das gibt, worin wir gleich sind. Praktisches Beispiel, der Magen. Alle Menschen sind darin gleich, dass der Magen die gleiche Forderung stellt, befriedigt zu werden. Jeder braucht sein täglich Brot. Das allerdings bekam das Volk am Ende der Revolution weniger als zu der Zeit ihres Anfangs. Brüderlichkeit, darunter begriff keiner die sentimentale Beziehung, das sollte nichts anderes sagen, als dass wir alle von einem Vater abstammend miteinander ein und dasselbe Verwandtschaftsverhältnis darstellen. Mehr nicht, aber auch nicht weniger. Dieses Verhältnis herrschte zum Ende der Revolution zwischen Bonaparte und seinen Soldaten. Es hatte sich in militärischer Form allein erhalten. Da nun gibt es gegen Ausgang der Revolution ein Ereignis, nicht von historischem Zusammenhang, sondern von paralleler Geschichte, geschehen zu gleicher Zeit, das merkwürdig genug ist, um einmal nicht vergessen zu werden. Napoleon schreibt in seinen Memoiren auf Elba: Weder der Vendémiaire, das war der 5. Oktober 95, als er den Aufstand der Royalisten für den Konvent erledigte, noch Montenotte, das war die erste große entscheidende Schlacht des Italienfeldzugs am 11. April 96, die seinen Reigen von Siegen eröffnete, keines dieser Ereignisse, schreibt Napoleon, hatte mir den Gedanken eingegeben, ich sei ein Mensch von höherem Rang. Dieser Gedanke kam mir erst nach Lodi. Damals erst entbrannte der Funke eines hohen Ehrgeizes in meiner Seele. Was war da geschehen? Bei Lodi trifft seine Hauptmacht auf die Armee der Österreicher. Die Österreicher weichen zurück, überqueren den Fluss auf einer 200 Meter langen Holzbrücke und bringen ihre Artillerie in Stellung, um den Übergang der Franzosen zu verhindern. Bonaparte befiehlt seiner Kavallerie, im Norden eine Furt über den Fluss zu nehmen, dann nach Süden zu reiten und die Österreicher im Rücken anzugreifen. Seine Infanterie hält er in Deckung hinter den Mauern und Häusern der Stadt und leitet das Feuer seiner Artillerie gegen die Geschütze der Österreicher. Als seine Kavallerie plötzlich auf dem Ostufer erscheint und sich auf die Österreicher wirft, befiehlt er seinen Grenadieren den Angriff auf die Brücke. Im Feuer der österreichischen Artillerie aber kommen sie zum Stehen. Da stürmt Bonaparte selber vorwärts und die Österreicher werden in die Flucht geschlagen. Nach diesem Gefecht hatte der kleine Korse das Gefühl, zu höherem geboren zu sein. Seine Truppen aber gaben ihm, bewegt von seinem rücksichtslosen, aber beispielhaft anfeuernden persönlichen Einsatz im feindlichen Feuer, den liebevollen Namen Le Petit Caporal, der kleine Korporal. Sie liebten ihn zärtlich, wie früher das Volk den guten König. Exakt zur gleichen Zeit, Parallelgeschichte, war in Paris etwas geschehen. Wir erinnern uns. Am 10. Mai 1796 um 11 Uhr morgens Babeuf mit dem engsten Kreis der Seinen, die Partei der Gleichen, die Verschwörer der Gleichen, zusammen in der Straße der großen Landstreicherei. Er redigiert die Ansprache des Volkstribuns nach vollendetem Staatsstreich an sein Volk. Dazu kommt es nicht mehr. Es klingelt an der Tür und die Verschwörung der Gleichen wird sang- und klanglos verhaftet, als hätte es sie nie gegeben. Zufall oder wie man es nennen will. In dem Moment, da der Funke der Hoffnung in Babeuf und in seiner erlöscht, brennt er in Bonaparte auf und entzündet Napoleon, dem dann für eine Weile die Zukunft gehört.